Fraktureka, gelesen von Carolyn Nobles. Day One. In meiner Hosentasche steckte ein zerknitterter Zettel mit einer Adresse. Das war mein einziger Anhaltspunkt. Im Moment war mein Leben simpel. Ich folgte der Adresse, alles andere spielte jetzt keine Rolle. Der Flughafen war befüllt von Menschen, die wie Bienen umhersurrten, jede beschäftigt mit ihrer eigenen Blumensuche. Doch es war Stadt und nicht Wiese. Der Honig war schon seit langem verdorben. Die ersten Schimmelsporen kamen an der Oberfläche, ein weicher, doch ungenießbarer Flaum. Hektik war die Myzel, die alles hier durchzog. Ein Wald ohne Farben, ohne Natur. Die Geräuschkulisse besaß etwas Synthetisches. Eine Mischung aus tausend Schritten in kleinen Intervallen versetzt, sich überlagend. Ebenso wie die vielen Worte, die nicht mehr für sich standen, sondern zu einem großen Klanggefecht heranwuchsen. Lautsprecheransagen, klingelnde Handys, rollende Koffer. Es fiel mir schwer, all den gehetzten Gestalten auszuweichen, die mir bedrohlich nahe kamen. Entkräftet schleppte ich mich und meinen Koffer durch das Gedränge. Mein Blick trübte sich, die Geräusche rückten in die Ferne, schmolzen die Wände der großen Halle herunter. Ich stapfte durch dickflüssigen, murmelnden Honig. Meine Füße begannen zu kleben. Ich überkam das Gefühl, als würde ich im Boden einsinken, und ich begann zu schwanken. Wie ein Albtraum, in dem man rennen möchte, aber nicht vorankommt. Bitte nicht, betete ich, nur noch ein paar Meter bis zum Taxistand. Wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du flüchtest dich in Gedanken, oder du lieferst dich voll und ganz dem jetzigen Moment aus und versuchst, ihn so anzunehmen, wie er ist. Letzteres ist die reifere Variante, aber natürlich war ich noch nicht so weit. Also flüchtete ich mich in Gedanken, sonst hätte ich diese Reise nicht überstanden. Ich dachte an Christopher, meinen 7 Jahre älteren Bruder, der seit 10 Jahren schon nicht mehr in Deutschland lebte. Christopher hatte damals sein Studium abgebrochen, um Musiker zu werden. Meine Eltern waren entsetzt gewesen, doch was konnten sie schon tun? Christopher ließ niemanden über sein Leben bestimmen und entschied, sich auszuziehen. Ich erinnere mich noch deutlich an seine letzten Worte. »Ich will dich nie wiedersehen«, hatte er zu mir gesagt und die Tür hinter sich zugeknallt. Ich hatte es äußerlich an mir abprallen lassen, wie einen seiner steingefüllten Schneebälle, die er als Kind gerne auf mich geworfen hatte. Doch in Wahrheit hatte es mich zutiefst verletzt. Was hatte ich denn falsch gemacht? Warum hasste er mich so sehr? Diesmal war es nicht nur ein weiterer Bluterguss. Er hatte meine Seele gestreift. Am nächsten Morgen war er einfach verschwunden. Seitdem hatte ich nichts mehr von ihm gehört und es war fast, als hätte er nie existiert. Für meine Eltern war Christopher fortan ein Tabuthema. Ebenso für mich selbst. Ich stürzte mich in Arbeit, konzentrierte mich auf mein Studium, verwehrte mir jede Freude im Leben und versuchte einfach nur wie eine Maschine zu funktionieren. Viele Jahre folgte ich diesem ausgefrorenen Pfad, der mich zwischen Glück und Unglück gefangen hielt. Nicht zwar intensiv, doch ich lebte eben ohne Emotionen. Ich war ausgehöhlt und verhungert. Die Welt konnte mir nichts geben, denn ich konnte mir nichts geben. So stand ich eines Tages in meinem eigenen Abgrund, sah herunter und fragte mich, wie es nun weitergehen sollte. Und dann rieselte ein Wort in mein schwebendes Gehirn hinein. Christopher. Fahr zu deinem Bruder nach London. Versöhne dich mit ihm. Repariere eure zerbrochene Bindung. Er macht Musik, er ist rebellisch, unkonventionell abgedreht. Vielleicht kannst du dort dem Leben begegnen, das dir hier schon lange abhanden gekommen ist. Du musst einfach weg von hier. Ich hatte immerhin Christophers Adresse, da er eine Postkarte gesendet hatte, mit der Bitte, ihm seine Post weiterzuleiten. Natürlich war das ganze Vorhaben absurd und äußerst riskant. Schließlich konnte ich nicht sicher sein, dass er dort noch wohnte. Aber ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, und es hatte sich dort eingenistet wie eine Klette, die man aus dem Wald bis nach Hause trägt und nur schwer wieder los wird. So gesehen war auch ich ein zähes Stück Unkraut, das sich trotzig seinen Weg durch die Ritzen am Straßenrand bahnte. Ich stieg aus dem Taxi. Für einen Moment begann ich zu zweifeln, dass ich mich wirklich noch in London befand. Vor mir lag eine Front einfacher, unverputzter Backsteinhäuser, die sich wie eineiige Zwillinge aneinander schmiegten, eingerahmt durch verwahrloste winzige Vorgärten, in denen nichts so recht wachsen wollte. Eine schmale Straße führte in die Felder, berührte den wolkenverhangenen Himmel an seinem wunden Punkt, wo schon bald die Wolken aufbrechen und sich über die trübe Szenerie ergießen würden, wie lange unterdrückte Tränen. Der Geruch von Regen lag in der Luft, obwohl noch kein einziger Tropfen gefallen war. Die Atmosphäre war bedrückend. Ich stand allein am Rande von London, nur mit einem Koffer, in einer weiten Szenerie des Nichts. Dieses geisterhafte Fließende bereitete mir eine leichte Gänsehaut. Es kostete mich einiges an Überwindung, auf die Klingel zu drücken. Die Tür öffnete sich langsam, doch nur einen Spalt weit. Ich hielt den Atem an. Eine unbekannte Person schaute mich an. »Wer ist da?« Egal wie benebelt meine Sinne waren, das war ganz sicher nicht Christopher, sondern eine Frau. Damit hatte ich nicht gerechnet. Folglich war es kein Wunder, dass ich nicht einen Ton herausbrachte und versteinert vor der Tür stehen blieb. Ihre blonden Locken und die schmalen, pinken Lippen irritierten mich. Wahrscheinlich war Christopher schon lange weitergezogen. Oder tot. Was um alles in der Welt hatte ich mir dabei gedacht, einfach hierher zu kommen. »Was ist los, Sarah? Wer ist da?« »Keine Ahnung, sie kann nicht sprechen.« Die Tür öffnete sich vollständig und jemand Vertrautes strich sich die mittellangen dunklen Haare aus dem Gesicht. Schwarze Kleidung, 3 Tage Bart. Die Gesichtszüge hinter der Veränderung waren immer noch dieselben. Christopher. Er sah wie ein Gefängnisinsasse aus. Seit wann er wohl schon den schwarzen Kajal benutzte, um seinen Augen diese gefährliche, düstere Tiefe zu geben? »Was zum Teufel machst du hier, Alex?« Kein Zweifel, er war der wahre und echte, grimmig dreinschauende, arrogante Christopher in Fleisch und Blut. »Du planst nicht hier einzuziehen, oder?« Er musterte mich von oben bis unten. Ich sah ihn einfach nur an, als wollte ich in ihm lesen. Ich hatte meinen Bruder gefunden. Er lebte, war nicht von dieser Welt verschwunden. Christopher zog die Brauen hoch. »Was ist mit dir passiert?« »Nichts ist passiert und doch viel. Wege enden und verzweigen sich. Am Ende aber bedeutet das alles nichts. Was zählt ist, ich bin hier. Siehst du mich nicht?« »Siehst du etwa nur das, was ich einst gewesen bin?« »Bitte, sieh genau hin, Christopher. Bestimmt gibt es einige Dinge an mir, die du noch nicht kennst. Ich bin nicht aus Staub gemacht. Ich schimmere in der Nacht. Lass mich nicht zurück, ich bin ein ungeschliffener Diamant. Ich werde eines Tages eine wertvolle Erinnerung sein.« Mein Bruder sah mich weiterhin wie eine Plage an. Natürlich, er konnte es nicht sehen. Ich kämpfte mit einer Woge des Schwindels, die mich zu überkommen drohte. Bloß nicht jetzt, betete ich, wie schwach und unvollkommen ich wohl gegen Christopher wirken musste. »Wer ist das, Chris?« Die junge Frau griff nach Christophers Hand und zog daran wie ein Kind am Rockzipfel seiner Mutter. »Sarah, das ist meine Schwester Alexandra. Alex, das ist meine Ex-Freundin Sarah.« Ihr Schmollmund formte sich zu einem Lächeln. »Ah, du bist seine Schwester, komm doch herein, du bist bestimmt...« »Nein«, wehrte Christopher ab. Meine Kehle fühlte sich trocken an, ich war so erschöpft von der langen Reise, von der Begegnung, von dem Knistern in der Luft. Natürlich versuchte ich, dies zu überspielen und das leichte Zittern in meinen Kniekehlen zu ignorieren. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du tauchst hier einfach so auf, ohne Vorwarnung. Du bringst Chaos genau wie damals.« Senkte kurz den Blick und sah mir dann direkt in die Augen, so intensiv, dass es fast schmerzte. »Es tut mir leid, aber du kannst hier nicht bleiben. Du gehörst hier nicht her. Geh wieder zurück nach Hause, grüße unsere Eltern schön von mir. Mach eine Therapie oder was auch immer, ich kann dir nicht helfen, ich habe genug eigene Probleme.« Das war das Ende. Ich hatte es kommen sehen. Ich würde also wieder nach Hause fahren müssen, hatte aber keine Ahnung wie und auch nicht, wohin ich gehen sollte. Hinter mir lag nur eine lange schwarze Straße, die ins Nichts führte. Ein Abgrund, den ich nicht überqueren konnte. Ich war am Rande meiner Kräfte. Mein Körper hatte genug von all dem. Hitzewellen überrannten mich. Mein Atem stotterte, wurde schneller, unkontrolliert. Ein schwarzer Schleier legte sich über die Szene, meine Beine verformten sich zu Gummi und schmolzen unter mir hinweg. Ich hörte meinen Namen noch ein letztes Mal dumpf über der Szene schweben, bevor ich ohnmächtig wurde.